Kundgabe 3991. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.3.1947. Erfüllung des göttlichen Willens. Erfüllung des Liebegebotes. Es ist unter der Erfüllung meines Willens immer das Erfüllen meines Liebegebotes zu verstehen. Denn dieses schließt alles in sich, was ich von euch Menschen verlange. So ihr euch meine ständige Aufforderung, den Nächsten zu lieben wie euch selbst, ernstlich bedenket, werdet ihr jede Handlung, die nicht recht ist nach meinem Willen, erkennen als Unrecht, weil sie dem Nächsten zum Schaden gereicht, leiblich oder auch geistig. Immer muss die Liebe Grundprinzip eures Denkens und Handelns sein. Dann werdet ihr auch niemals gegen mein Gebot der Liebe verstoßen. Und ihr werdet achten des Nächsten Besitz, seine Ehre. Ihr werdet ihn als Bruder behandeln und ihn nicht zu schädigen suchen, an Leib und Seele. Die Liebe ist also das größte Gebot. Und diese predige ich stets und ständig, denn ihr Menschen pfleget sie so wenig und verfallet dadurch leicht dem, der ohne Liebe ist und sie auch in euch zu ersticken sucht, um euch von mir zu trennen. Und darum lasset ihr auch meine Gebote unbeachtet. Ihr suchet euren Besitz zu vermehren auf Kosten des Nächsten. Ihr suchet dem irdischen Leben alle Reize abzugewinnen und dies oft unter Anwendung von Mitteln, die jeder Liebe zum Mitmenschen entbehren. Also vergeht ihr euch wieder mein Gebot. Ihr lebet nicht nach meinem Willen. Und dann könnt ihr niemals euer Ziel erreichen. Verschmelzung mit mir durch die Liebe. Denn ich habe euch das Liebegebot nur gegeben, um euch den Weg zu zeigen, auf dem ihr zum Zusammenschluss mit mir kommen könntet. Mein Gebot gilt insbesondere für die, die abseits von mir stehen. Denn der mir Zustrebende benötigt kein Gebot. Er wird niemals meinem Willen zuwiderhandeln, weil in ihm der Liebefunke schon entfacht ist. Ansonsten das Verlangen nach mir ihn nicht erfüllen würde. Wer aber noch bar jeder Liebe ist, der bedarf meines Gebotes, auf dass er an diesem sein Handeln und Denken ermessen kann. Und also sind ihm Richtlinien gegeben, so dass er erkennt, wann und wie er gegen die Liebe sündigt. Und er wird sicheren Erfolg haben, so er sich mein Gebot der Nächstenliebe vor Augen hält bei allem, was er denkt und tut. Er wird das Eigentum des Nächsten achten. Er wird ihm jeglichen Schaden fernzuhalten suchen. Er wird ihn geistig und irdisch als Bruder betrachten. Und so er seinem Nächsten also Liebe entgegenbringt, wird er auch mich lieben. Denn die Erfüllung meines Willens dem Nächsten gegenüber hat auch Zunahme an Erkenntnis zur Folge. Ich werde ihm nicht mehr fremd sein. Und er wird suchen, mit dem Wesen, das ihn erschaffen hat, in Verbindung zu treten. Denn die Liebe allein verschafft ihm Licht, und darum ist das Liebegebot das einzige und größte, das meinen Willen kundgibt. Amen.